Erster ihr schamloses Volk, demütigt euch. Zweiter tut dies, bevor ihr wie Spreu weggeblasen werdet und bevor Gottes großer Zorn über euch kommt, denn der Tag seines Zornes wird hereinbrechen. Dritte sucht den Herrn, ihr demütigen Menschen im Land, die nach seinen Regeln leben. Bemüht euch um Gerechtigkeit und Demut, damit ihr am Tag von Gottes Zorn beschützt werdet. Vierter, denn Gaza wird zu einer Wüste und Askalon wird leer sein. Die Menschen aus Asdod werden am helllichten Tag vertrieben und Ekron wird völlig zerstört werden. Fünfter, wehe euch, die ihr an der Küste wohnt, ihr Kreter. Gott hat etwas gegen euch gesagt, Kanaan, Land der Philister. Er wird euch zerstören und unbewohnbar machen. Sechster, die Küstenregion wird zu Weideland für Hirten und zu Ställen für Schafe werden. Siebter, dann wird die Küstenregion dem Rest des Volkes Juda gehören. Sie werden dort ihre Tiere weiden lassen und am Abend in den Häusern von Askalon schlafen, denn Gott, ihr Herr, wird sich um sie kümmern und ihr Leid beenden. Achter, ich habe gehört, wie Moab und die Ammoniter mein Volk beleidigt haben. Sie haben mein Volk beschimpft und sich über sein Land lustig gemacht. Neunter, deshalb schwöre ich, der Herr, der Gott Israels, Moab und den Ammonitern wird es wie Sodom und Gomorra ergehen. Ihr Land wird für immer voller Nesseln, Salzgruben und eine Wüste sein. Der Rest meines Volkes wird sie ausplündern und ihr Land erben. Zehnter, das geschieht ihnen wegen ihres Stolzes, weil sie das Volk des Herrn verspottet und sich über es lustig gemacht haben. Elfter, der Herr wird ihnen schrecklich begegnen, denn er wird alle Götter der Erde schwach machen, damit ihn alle Völker, auch die auf den Inseln, von ihrem Ort aus anbeten. Zwölfter, auch ihr Kuschiten werdet durch mein Schwert getötet werden. Dreizehnter, der Herr wird seine Macht im Norden zeigen und Assur zerstören. Er wird Ninive zu einer Wüste machen, so trocken wie die Wüste. 14. Dort werden Herden und viele wilde Tiere leben. Pelikane und Reiher werden auf den Säulenköpfen schlafen. Man hört Geräusche aus den Fenstern, und überall liegen Trümmer, denn die Zedernholzverkleidung wurde entfernt. 15. Ist das die fröhliche Stadt, die so sicher war und dachte, ich bin die einzige und es gibt keine andere. Wie schrecklich ist sie geworden, ein Ort, wo wilde Tiere leben. Jeder, der vorbeigeht, zischt und schüttelt spöttisch die Hand.